Die AKP lässt nicht locker, will Istanbul nicht an die oppositionelle CHP verloren geben. Die Wahlbehörde hat ihren Antrag abgelehnt, fast alle Bezirke neu auszuzählen. Ein Rückschlag für die AKP und Präsident Erdogan. Jetzt werden nur die Stimmzettel von 51 der insgesamt über 28.000 Wahlurnen überprüft. Das reicht der AKP nicht. Sie will die Bürgermeisterwahl deshalb jetzt wiederholen lassen. Der Antrag sei auf dem Weg, sagte der Parteivize Yavuz. Es habe bei der Wahl Vorfälle gegeben, die diese außerordentliche Beschwerde, die gesetzlich vorgesehen sei, zulassen. Wann die Wahlbehörde über diesen Antrag entscheidet, ist nicht klar. Kritiker stellen ihre Unabhängigkeit in Frage. Die AKP hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul am Sonntag vor einer Woche verloren. Der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP lag nach dem vorläufigen Ergebnis knapp vorne. Die AKP hatte zwar diverse Nachzählungen beantragt und teilweise auch erreicht, trotzdem konnte ihr Kandidat nicht überholen. Erdogan geht mit dem Antrag auf eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl ein hohes Risiko ein. Ein noch klareres Sieg in Istanbul für den CHP-Kandidaten würde den Rückschlag für ihn und seine Partei noch verstärken.